Schlafstörungen. Schlaflosigkeit sollte der Anlass zu folgenden Fragen sein. Wie abhängig bin ich von Macht, Kontrolle, Intellekt und Beobachtung? Kann ich loslassen? Wie entwickelt sind in mir Hingabefähigkeit und Urvertrauen? Kümmere ich mich um die Nachtseite meiner Seele? Wie groß ist meine Angst vor dem Tod? Habe ich mich mit ihm genügend auseinandergesetzt? Übergroßes Schlafbedürfnis wirft die Fragen auf: Fliehe ich vor Aktivität, Verantwortung und Bewusstwerdung? Lebe ich in Traumwelten und habe ich Angst, in der Realität aufzuwachen?